Gerichtsverfahren gegen die Subunternehmen und den Generalunternehmer wegen der Insolvenzen nicht zu holen war, geht es nun um die rechtliche Fragestellung, ob die Bauherrin, die HGHI von dem Harald Huth unter anderem, als Bürger für die Zahlung des Mindestlohns haften muss, wenn Subunternehmen und der Generalunternehmer nicht mehr zahlungsfähig sind. Ein Gerichtsurteil zugunsten des um seinen Lohn betrogenen Bauarbeiters könnte Signalwirkung für viele andere Fälle haben. Das ist ein wesentlicher Grund, warum die FAU Berlin die Gerichtsverfahren rund um die Mall of Shame nun schon über Jahre unterstützt und verfolgt. Doch wir wissen natürlich auch, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung nicht juristisch beendet werden kann. Wir erinnern uns an die Entstehung des 1. Mai. Es waren Kämpfe, Massendemonstrationen und Generalstreiks, die zu Veränderungen geführt haben. Die FAU ist eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft, eine Mitmachgewerkschaft. Ein wichtiger Fokus ist die Verankerung und Organisierung im eigenen Arbeitsalltag, um so die Voraussetzungen für gemeinsame Kämpfe zu schaffen. Mall of Shame. Eindrücke vom 1. Mai 2018. Ihr hörtet Redebeiträge und Eindrücke von selbstorganisierten Arbeiterinnen und Arbeitern und ihren Kämpfen in dieser Stadt. She's wiser. The union forever defending our rights. Now with the black label workers unite. With our brothers and our sisters in many far off lands. There is power in a union. Now I long for the morning that I realize brutality and injustice. Disregard the Constitution, then we can clean up all the mind pollution. Put an end to all discrimination. Only then can we rebuild. sind wir wieder bei Radio A, 104,8 Megahertz, dem freien Radio für Karlsruhe, Radio Querfunk. So, es gab ja nicht nur in Berlin eine 1. Mai DGB-Demo, es gab auch eine in Karlsruhe dieses Jahr. Dieses Jahr gab es auch einen antikapitalistischen Block auf der DGB-Demo. Und da gibt es einen kurzen Artikel auf indimedia.de, indimedia.org von der antifaschistischen Jugend 76. Den werde ich jetzt mal verlesen. Heute versammelten wir uns mit vielen anderen Genossinnen auf dem Friedrichsplatz, um am Tag der Arbeiterinnen zu demonstrieren. Wir schlossen uns als antikapitalistischer Block der 1. Mai-Demonstration des DGB an. Mit Fahnen, Transparenten und Parolen zogen wir lautstark durch die Karlsruher Innenstadt. Während des Demonstrationszuges wurden mehrfach rote und schwarze Rauchfackeln gezündet. Die Demonstration löste sich dann am Nordeingang vom Karlsruher Zoo auf. Am antikapitalistischen Block beteiligten sich über 80 Personen, an der gesamten Demonstration des DGB nach unserer Schätzung mehrere hundert. Die Karlsruher Polizei war teilweise mit nur einem Streifenwagen vor Ort. Gegen Ende der Demonstration verstärkte sich das Polizeiaufgebot und es kam zu der Festnahme eines schaulustigen Passanten. Die Gründe dafür sind unbekannt. Abschließend möchten wir uns für eure rege Teilnahme bedanken. Trotz der kurzfristigen Entscheidung, diesen Block zu organisieren, blicken wir sehr positiv auf den Tag zurück und denken, dass man in den kommenden Jahren daran anknüpfen kann. Ja, das war, dann haben sie noch eine Rede gehalten während der Demonstration und der Text steht auch noch auf der Seite. Wer geneigt ist, das wissen zu wollen, kann dies nachlesen. Auf jeden Fall bei de-indimedia.org oder vielleicht auch auf der Facebook-Seite von der antifaschistischen Jugend 76 steht er wahrscheinlich auch. Ja, wir von der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion hatten ja die letzten Jahre immer auch einen eigenen Stand vor dem DGB-Fest, weil wir nicht in das DGB-Fest durften. Dieses Jahr haben wir keinen gemacht. Das hat nicht so funktioniert, wie wir es gehabt hätten. Deswegen waren wir auch dieses Mal, glaube ich, zum ersten Mal bei der DGB-Demo. Sie war schon ein bisschen aus meiner Perspektive gewöhnungsbedürftig. Allein die Tatsache, dass es da einen morgendlichen Gottesdienst davor gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich schon ein bisschen scary. Es war auch nicht so ganz klar, wo will man denn da gesehen werden. Es waren irgendwie, ja, man ist da halt unter Menschen wie der MLPD, diverse Parteien natürlich, DKP, irgendwelchen anderen kommunistischen Gruppen, von denen ich noch nie was gehört habe. Oder auch spannend irgendwie christliche Arbeitnehmervertretungen, wo ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann oder wo es mir auch ein bisschen fern ist, da eigentlich in der Nähe zu sein. Dann hinten war dieser antikapitalistische Block, der auch sehr stark von Hammer und Sichel irgendwie optisch mal geprägt war in seiner Größe. Aber nichtsdestotrotz war sie doch, muss ich auch sagen, erstaunlich groß, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich fand, es war ein netter Spaziergang, sozusagen. Und traditionell ist dann ja auch immer das DGB-Fest im Stadtgarten, was zum Karlsruher Zoo gehört, wie es schon in diesem Artikel von der antifaschistischen Jugend 76 kam, dass sie sich dort auflöste, der Block oder auch die ganze Demo, werden dann die Menschen sich so verstreuen auf dem Fest des DGBs im Stadtgarten. Ja, war ich dann nur noch kurz da, weil ich dann noch irgendwie wieder gehen wollte und musste. Aber auch da wurden wir, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wieder darauf hingewiesen, dass wir doch bitte unsere FAU-Fahne einrollen sollen. Wir sind ja schließlich die Konkurrenzgewerkschaft und sollten nicht Werbung für uns machen dürfen auf einem Fest des DGBs. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte auch einer von der Gewerkschaft der Polizei dort eine Rede gehalten. Aber gut, das ist ja in Ordnung, weil er auch DGB, aber Polizeigewerkschaft und Arbeitskampf, weiß ja nicht, ob sich das so gut verdreht eigentlich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, so viel zumindest so aus von der, wie es in Karlsruhe so war. Dann hatten wir jetzt einen netten Beitrag von den Menschen aus Berlin. Jetzt würde ich sagen, machen wir doch nochmal eine kurze Runde Musik. beschissen, sogar schon im Aufprall. Wir werden erliegen nach einem großen Knall. Sag endlich goodbye. Goodbye. Es ist zu spät, dass du ruhig jetzt seid. Es ist zu spät, dass du jetzt so schreit. Wow. Es ist zu spät. Und jetzt habe ich hier noch bei Freie Radios Net einen weiteren Beitrag gefunden. Und das ist ein Beitrag vom Radio Dreieckland, vom Fabian. Den hatten wir auch schon öfters, einen Beitrag von ihm. Hier in der Sendung, der immer wieder tolle Interviews zu tollen gewerkschaftlichen, arbeitsrechtlichen Themen führt. Dafür sage ich schon mal oder wieder mal wieder ein Dankeschön. Und hier geht es um ein Gespräch um den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, der jetzt ja vor kurzem abgeschlossen worden ist. Wieso hat die Gewerkschaft Verdi keinen offensiveren Tarifkampf im öffentlichen Dienst geführt? Im vorletzten Wochen haben sich Bund, Städte und Gemeinde und die Gewerkschaft Verdi nach einigen Warnstreiks in ganz Deutschland auf einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst geeinigt. Die Gehälter werden in 3 Stufen angehoben, um 3,2% in 2018, in den kommenden beiden Jahren dann um 3,1% und 1,1%. Ursprünglich hatte Verdi 6% mehr Lohn für alle und mindestens 200 Euro für mehr für die unteren Lohngruppen gefordert. Verdi-Chef Frank Psirke erklärte nach dem Abschluss nun, es gebe keinen, der über die Tariflaufzeit ein geringeres Plus als 175 Euro im Monat erhalte. Wir haben ganz viele, die zwischen 200 und 300 Euro liegen und durchaus eine ganze Reihe, die zwischen 300 bis 400 und zum Teil darüber angehoben werden. Über diesen Tarifabschluss haben wir mit Dr. Rolf Gefgen, Arbeits- und Wirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg gesprochen. Beste Ergebnis seit vielen Jahren, so Verdi-Chef Psirske. Würden Sie diese Einschätzung teilen? Nein, diese Einschätzung teile ich nicht. Ohne Frage, es gibt einige strukturelle Veränderungen, Wegfall einer Einstiegslohngruppe beispielsweise, sodass also da auch unmittelbar tatsächlich Erhöhungen mit verbunden sind. Das ist nicht die Frage. In der Tat, es gibt einige positive Elemente, aber das Entscheidende sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Laufzeit von 30 Monaten und das andere ist, dass eben die entscheidende Forderung nach einem Sockelbetrag und nicht nur einer Einmalzahlung, sondern nach einem Sockelbetrag einer gleichmäßigen und gleichartigen Erhöhung für alle Beschäftigten nicht durchgesetzt wurde. Und die Frage ist, wann, wenn nicht jetzt, wäre so etwas durchsetzbar gewesen, wenn wir mal an die Einkommenssituation der öffentlichen Hand denken. Wir haben inzwischen in der politischen Landschaft die Forderung nach Erleichterung für den Steuerzahler, weil der Staat zu viele Einnahmen hat. Wenn bereits über Erleichterungen für Steuerzahler nachgedacht wird, die ja im Endeffekt für den einfachen Steuerzahler nicht sehr viel bringen. Da muss man sich fragen, wieso dann nicht die Gewerkschaft Verdi hier einen offensiveren Tarifkampf geführt hat, der mit Sicherheit auch Sympathien in der Öffentlichkeit gehabt hätte. Sie haben es jetzt angesprochen, die Forderung nach mindestens 200 Euro mehr für die unteren Lohngruppen wurde von Verdi nicht durchgesetzt oder fallen gelassen. Dafür soll es einige Höhergruppierungen von unteren Lohngruppen geben. Was bedeutet dieser Kompromiss gesellschaftlich? Letztlich bedeutet er für mich, dass in einer Situation, in der das Kräfteverhältnis eigentlich für die Gewerkschaften sehr günstig war, hier insofern ein Lohnverzicht stattgefunden hat, als dass eben durch die lange Laufzeit nicht die Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft wurden, die man hätte ausschöpfen können und die man hätte ausschöpfen müssen. Das, was da an Arbeitskampfansätzen stattgefunden hat, waren ja eigentlich mehr oder weniger nur Demonstrationen der Möglichkeit eines Arbeitskampfes, aber es ist tatsächlich nicht zu wirklichen effektiven Streikaktionen gekommen. Und ich denke, hier ist eine Chance verpasst worden. Dass man etwas erreicht hat, ist unbestritten, aber dieses Etwas ist eben nur ein Etwas und hätte wesentlich mehr sein können angesichts der konkreten wirtschaftlichen und politischen Situation. In Zeiten der Krise ist ja nie was da und in Zeiten der vollen Kassen, und die haben wir jetzt und die waren in der Vergangenheit nicht so deutlich, wie es jetzt der Fall ist, da hätte man auch als Gewerkschaft mit entsprechender Unterstützung auch in der Öffentlichkeit wesentlich offensiver an die Sache herangehen können und auch herangehen müssen. Mehr Lohn gibt es ja durchaus auch für die höheren Lohngruppen. Hier sagen ja sogar die sogenannten Arbeitgeber, wir müssen höhere Löhne zahlen, um mit der freien Wirtschaft konkurrieren zu können. Sind hier diese höheren Löhne also eigentlich überhaupt Verdienst von Verdi? Ja, das ist eine besonders kuriose Situation. Also weil die Arbeitsmarktsituation in den höheren Lohngruppen so prekär ist für die öffentlichen Arbeitgeber, sind sie selber bereit, hier mehr zu zahlen. Das bedeutet dann natürlich aber auch an der Stelle, dass dafür der Arbeitskampf gar nicht erforderlich war, sondern dass sozusagen eigentlich nur der Situation auf dem Arbeitsmarkt geschuldet dann eine Erhöhung für die höheren Lohngruppen erfolgt ist. Umso mehr hätte dann Verdi einschreiten müssen für die unteren Lohngruppen, die ja nun mal auch das Gros der organisierten Arbeitnehmerschaft darstellen. Also ich will jetzt nicht die einen gegen die anderen ausspielen, aber natürlich die unteren Lohngruppen wären auch diejenigen gewesen, die im Zweifelsfall im Arbeitskampf die entscheidende Rolle gespielt hätten. Und wenn dann eben schon der Arbeitgeber bereit ist, sich bei den höheren Lohngruppen quasi auch ohne Verdi allein aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt zu bewegen, dann hätte umso mehr die Aufgabe bestanden von Verdi, eben auf Seiten der unteren Lohngruppen aktiv zu werden. Die höhere Beamtenschaft überhaupt wert, sie bei Arbeitskampfmaßnahmen groß zu berücksichtigen. Letztlich ja doch auch eine, sagen wir mal, Klasse, die viel für die Herrschenden absichert. Ja, das ist ja, ich würde sagen, es war lange Zeit eine Diskussion. Heute wird kaum noch darüber diskutiert, bis auf den Bereich der GEW, wo das ja immer noch eine Rolle spielt. Und es müsste eigentlich auch eine Rolle spielen, das Thema Beamtenstreik. Ist aber inzwischen eigentlich von Verdi ganz offensichtlich nicht mehr im Fokus. Aber wenn dem schon so ist, dann müssen wenigstens die unteren Lohngruppen mobilisiert werden. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass eben die Beamtenschaft an der Stelle überhaupt nicht mobilisierungsfähig ist. Es gibt, weiß Gott, eben auch Beamte, die man nicht zu den sozusagen leitenden Angestellten, Anführungszeichen, des öffentlichen Dienstes zählen kann und zählen darf. Aber darum hat man sich in den letzten Jahrzehnten ja ohnehin nicht gekümmert. Dieses Thema einheitliches Dienstrecht, das heißt auch Ausweitung von Verhandlungsrechten für Beamte, das ja noch in den 70er und 80er Jahren ein großes Thema der Gewerkschaften war, ist heute eigentlich überhaupt nicht mehr auf der Agenda. Und das Thema Streikrecht im öffentlichen Dienst erst recht nicht, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja hier neue Akzente gesetzt hat und beispielsweise auch die Gewerkschaft GEW zumindest versucht, an einigen Stellen das Recht auch auf dem Justizwege durchzusetzen, auch in der Praxis ja beispielsweise sogar Beamte eben zu Streikaktionen aufgefordert hat. Aber all das Das hätte natürlich unter anderem auch zu einer größeren Mobilisierung beitragen können. All das war kein Thema und ist offenbar gar kein Thema mehr. Man wundert sich, wieso das alles einfach abgehakt wird. Haben wir heutzutage so gute und so wunderbare Zeiten und so herrliche Tarifverträge, dass wir Beamte und auch das Beamtenstreikrecht nicht mehr brauchen? Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube eher, dass gerade die Gewerkschaft Verdi gar nicht mehr bereit ist, diese Grundsatzfragen zu stellen, die man noch vor einigen Jahren gestellt hat. Heute ist das nicht mehr auf der Agenda und ich denke, es wird Zeit, dass das wieder auf die Agenda kommt. Jetzt soll die Streikbeteiligung ja relativ gut gewesen sein. Was ist denn jetzt nach dem jüngsten Tarifabschluss zum Beispiel Erzieherinnen zu sagen, die schon nach dem letzten Kita-Streik den Eindruck hatten, Streiken bringt nicht wirklich viel? Ja, in der Tat. Das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, diese Versäumnisse, die damals zweifellos da waren, aufzuholen und zu kompensieren durch ein Mehr an entsprechender Mobilisierung. Aber das Problem ist ja auch immer, die Mobilisierung ist nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem ist, was bei diesen halben Mobilisierungen dann am Ende herauskommt. Und wenn bei diesen halben Mobilisierungen, bei diesen mehr symbolischen Mobilisierungen dann am Ende nur ein Ergebnis herauskommt, das jedenfalls ganz offensichtlich nicht das Optimum dessen ist, was man hätte erreichen können oder auch hätte erreichen müssen, dann demotiviert das natürlich auch die Betreffenden und führt auch letztlich nicht zu einer Verbesserung des Organisationsgrades in den Behörden. Wir wissen ja, dass gerade Verdi größte Probleme hat mit einem halbwegs vertretbaren Organisationsgrad. Der ist im Prinzip auch rückläufig in vielen Bereichen. Es gibt Teilbereiche, wo das nicht der Fall ist, aber eben insgesamt ist er rückläufig. Und gerade die Arbeitskämpfe sind erfahrungsgemäß immer genau die Gelegenheiten, in denen dann solche Organisierungsgrade sich erhöhen können und auch regelmäßig erhöhen, aber das muss dann eben auch eine dauerhafte Erhöhung des Organisationsgrades sein und es kann nicht einfach nur irgendwie temporär sein. Dieses war ein Arbeitskampf, der mehr oder weniger eigentlich so einer Art Fingerübung gleichkam, aber das war noch kein echter Arbeitskampf. Das war einfach sozusagen nur die Andeutung dessen, was vielleicht ein Arbeitskampf sein könnte. Nun haben wir erstmal die nächsten 30 Monate gar nichts an der Auseinandersetzung, an der Front. Und was mit den prall gefüllten Kassen passiert, das können wir nur ahnen. Das wird verschleudert für andere Dinge. Hier hätte die Möglichkeit bestanden, wenigstens einen gewissen Teil auch für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes davon zu sichern. Verdi würde ja jetzt wahrscheinlich sagen, ja, haben Sie getan. Jetzt gilt vielleicht als Abschlussfrage Verdi ja durchaus noch als etwas kämpferischere DGB-Gewerkschaft. Wie sollten Beschäftigte denn nun auf die Verdi-Tarifpolitik reagieren? Was folgt daraus für das Verhalten in den Betrieben? Ja, es ist natürlich insgesamt ein Riesenproblem für Verdi, einfach aufgrund der Organisationsstruktur von Verdi. Das war früher bei der alten Gewerkschaft ÖTV schon ein Problem. Es war ja auch ein Gemischtwarenladen. Das ist bei Verdi erst recht der Fall. Die Vorstellung, dass man durch eine größere Organisation größere Organisationskraft gewinnen würde, war offensichtlich falsch. Ich denke mal, jetzt ist es diese Organisationsform, damit müssen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch leben, aber das Entscheidende ist eben, dass aus meiner Sicht kein Weg daran vorbeiführt, eben auch in bestimmten aktiveren Bereichen zu dezentralisierten Formen auch der Aktion zu kommen, denn letztlich die kleineren Einheiten, die möglicherweise besser organisiert sind, müssen auch die Möglichkeit erhalten, ihre Forderungen gegebenenfalls außerhalb des klassischen Tarifsystems des öffentlichen Dienstes durchzusetzen. Da muss man einfach mal auch über den eigenen Schatten springen, wenn alles sozusagen in einem Gemischtwarenladen tarifvertraglich geregelt sein soll, dann werden diejenigen, die am ehesten in der Lage sind, bestimmte Interessen durchzusetzen, da immer demotiviert bleiben und es werden denjenigen Geschenke gemacht werden, die eigentlich zum Erfolg von solchen Arbeitskämpfen und Tarifaussetzungen am allerwenigsten beitragen und teilweise auch gar nicht beitragen wollen. Das war ja auch hier so, also Stichwort eben höhere Gehaltsgruppen, hier sind Geschenke gemacht worden, hier ist einerseits und andererseits sind Dinge durchgesetzt worden, die der Arbeitgeber aufgrund der Arbeitsmarktsituation ohnehin versucht hätte, Stichwort Konkurrenz mit der privaten Wirtschaft und die sogenannten besten Köpfe. Das ist nicht das Problem der Gewerkschaften aus meiner Sicht. Das Problem der Gewerkschaften ist, dass sie versuchen sollten, herauszukommen aus diesem ja sozusagen einheitlichen, total vereinheitlichten System der öffentlichen Tarifverträge. Ich weiß, dass das ein ziemlicher Brocken ist, aber wie anders sollen zum Beispiel solche Leute wie etwa im Pflegebereich oder auch, nehmen wir mal nur den Bereich der Stadtreinigung oder auch in bestimmten anderen Bereichen öffentlicher Verkehrsbetriebe, ihre Schlagkraft als gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer durchsetzen, wenn nicht auch dadurch, dass sie in ihren Bereichen zu bestimmten Verbesserungen kommen können. Aber ich weiß, dass es natürlich ein größerer Schritt ist, nur wenn man darüber nicht nachdenkt und wenn da nicht Veränderungen stattfinden, auch eben von der Basis her, dann fürchte ich, werden diejenigen, die also am ehesten in der Lage sind, Arbeitskämpfe durchzustehen, immer mehr demotiviert werden. Sie werden dann letztlich auch für einen solchen einheitlichen öffentlichen Diensttarifvertrag nicht mehr zur Verfügung stehen können. Das sagt Dr. Rolf Gefgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm haben wir am Tag vor dem 1. Mai über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gesprochen. Etwa 4 Wochen vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Kurz, man sorgte sehr gut dafür, dass sich ja nichts Aktuelles einschleichen konnte. Trotzdem hatte ich manchmal Glück, so passierte es einmal. Über die Wiener Ringstraße marschierten etwa 50 Studenten mit Transparenten protestierenderweise und die Polizei rückte also in wenigen Minuten in Hundertschaften aus und hatte die sofort auseinandergetrieben, verprügelt, verhaftet, was weiß ich. Nächsten Tag las man dann in der Zeitung, dass 5 oder 6 Polizisten dabei verwundet worden wären. Aber ein paar Tage später war die heiße Viertelstunde im Fernsehen und durch einen reinen Zufall konnte man folgendes Lied drin hören. Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Wenn ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizei? Denn für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Die sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei? Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nichts sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke 2 Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir's an, schützen jeden Mann, schützen wir die Polizei. Sie wäre längst schon an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei, schützen auch die Polizei. Ja, und als nächstes haben wir noch einen Artikel, einen Aufruf zum Protestschreiben. Das könnt ihr auch finden unter www.v.org. Aufruf zum Protestschreiben. Solidarität mit Markus Bauer, Betriebsratmitglied bei Hamer GmbH und Co. KG. Unser Freund und Mitglied der Gewerkschaft FAU, Markus Bauer, verheiratet und Vater von 3 Kindern, ist seit über 10 Jahren bei der Firma Hamer GmbH und Co. KG beschäftigt. Nun versucht die Firma, ihn nach unserer und der Auffassung der Rechtsanwälte mit illegalen Mitteln psychisch wie physisch so weit zu bringen, dass er dem über ein Jahr andauernden Druck nicht mehr standhält. Daher würde er sich über eure Unterstützung sehr freuen. Ihr helft damit auch den 1500 Kolleginnen und den aufrichtigen Betriebsräten, indem ihr der Firma zeigt, dass ihr nicht mit deren illegalen Methoden einverstanden seid. Liebe Unterstützer und Unterstützerinnen, unser Freund und Mitglied der Gewerkschaft FAU, Markus Bauer, verheiratet und Vater von 3 Kindern, ist seit 10 Jahren bei der Firma Hammer GmbH und Co. KG beschäftigt. Bis zur Betriebsratswahl 2018 war Herr Bauer seit 8 Jahren im 17-köpfigen Betriebsrat als Ersatzmitglied tätig. Nach der Betriebsratwahl 2018 hat er die Liste, auf der Markus Bauer Listenführer war, fast 30% aller Stimmen im Betrieb erhalten. Seit dem 28.11.2017 wirft ihm aber die Firma vor, dass er sich eine Mail illegal beschafft hätte und hat den Antrag auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung gestellt. Des Weiteren wurde er seit Mitte Januar 2018 freigestellt und darf die Firma nur noch zum Betriebsratssitzungen betreten. Der eigentliche Hintergrund war die stattgefundene Betriebsratswahl, weil die Firma mit dieser Keule versuchte, ihn aus dem Betrieb und damit aus dem Betriebsrat zu bekommen. Der Grund dafür ist seine engagierte Betriebsratsarbeit, wodurch er bei der Geschäftsleitung als Unruheherd und Arbeitsrechtler gilt. Herr Markus Bauer versucht bis heute, sein Bestmöglichstes auszuteil gegen Widerständen im Betriebsrat für die Kolleginnen Verbesserungen zu verkämpfen und sie zum Beispiel vor finanziellen Einbußen zu schützen. Aber auch für die korrekte Umsetzung der Gesetze und Tarife, die rechtlich gesehen nicht eingehalten werden, setzt sich Herr Bauer immer wieder ein, indem er die korrekte Umsetzung fordert. Nun versucht die Firma, ihn nach unserer und der Auffassung der Rechtsanwälte mit illegalen Mitteln physisch wie psychisch so weit zu bringen, dass er dem über ein Jahr andauernden Druck nicht mehr standhält. Zeitweise muss er sogar Antidepressiva einnehmen, um schlafen zu können. Als weitere Maßnahme überweist die Firma ihm seit Mitte Januar trotz eines immer noch bestehenden gültigen Arbeitsvertrags kein Entgelt mehr, was zudem seine ganze Familie in eine ökonomische Zwangslage bringt und somit den Druck auf unseren Freund noch weiter massiv erhöht. Der Betriebsrat hat sich der Zustimmung zur Kündigung verweigert und der Arbeitgeber hat nun, wie oben bereits erwähnt, ein Zustimmungsersetzungsverfahren eingeleitet. Momentan bezieht er eine sogenannte Gleichwohlgewährung über die Arbeitsagentur, die dem ALG 1 entspricht, um die schlimmsten Folgen des Entgeltentzugs zu lindern. Im Vorfeld haben sich schon erfolglose folgende Maßnahmen gegen ihn unternommen. 2017, Januar, Versetzung bzw. Veränderung seiner Arbeitstätigkeit. Februar, Anwendung des Direktionsrechts wegen seiner Krankheiten, 60% schwerbehindert, ohne betriebsärztliche Gutachten. Er durfte bis Mitte Juli nur noch in die Teeküche, das nächst erreichbare WC und die Kantine betreten. Um zum Betriebsratsbüro zu gelangen, musste er über die sogenannte Freifläche laufen. März. Ärztliches Gutachten mit einer falschen Arbeitsplatzbeschreibung. Mai. Präventionsmaßnahmen mit dem Inklusionsamt Augsburg. Das Inklusionsamt verweigert die Zustimmung zur Kündigung. August. Aufforderung, warum er trotz Betriebsvereinbarung Minusstunden im März aufbaute. Gezielter Versuch, ihm Arbeitszeitbetrug zu unterstellen und auch die Reaktion auf seine Forderung, Überstunden genau zu berechnen und zu bezahlen, zu verhindern. Oktober. Weitere Einschränkungen seines Aufgabengebiets. November. 3 Abmahnungen am selben Tag, ohne dass sie nach unserer Auffassung rechtlich haltbar wären. Dezember. Verschiedene Gespräche mit der Geschäftsleitung wegen der oben beschriebenen Mail. Inhalt der Mail ist, dass ein Betriebsratmitglied eine Mail von Markus Bauer, die Herr Bauer an den Betriebsrat sendete, illegalerweise an die Geschäftsleitung weiterleitete. In dieser Mail verlangte dieser Betriebsrat die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses von Herr Bauer. Der Datenschutz und Schutz der Arbeitnehmerinnen scheint auch hier der Firma egal gewesen zu sein. Auch dass dies ein weiteres illegales Vorgehen der Firma ist, ist der Geschäftsleitung anscheinend egal. Januar, Februar 2018. Freistellung und Entzug der Entgeltzahlungen, Antrag auf Zustimmung zur fristlosen Kündigung, Ablehnung des Antrags durch den Betriebsrat, Antrag beim Arbeitsgericht Augsburg auf Zustimmungsersetzung, dauert immer noch an. Nächster öffentlicher Termin am 15. Mai 2018 um 10.30 Uhr am Arbeitsgericht Donauwörth. März 2018. Versucht durch Zutrittsverbot Wahlwerbung zu verhindern. Es wurde dennoch für insgesamt 2 Stunden ein Zutrittsrecht erkämpft, das ihm erlaubte, das Gelände der Firma zu betreten. Das ist der grobe zeitliche Ablauf der Schikanen gegen ihn, damit er nicht nur physisch, sondern auch psychisch so unter Druck gerät, dass er auch aus gesundheitlichen Gründen die Firma verlässt. Die gesundheitlichen Folgen sind mittlerweile bemerkbar. Abfindungsangebote hat er bis jetzt abgelehnt. Daher würde er sich über eure Unterstützung sehr freuen. Ihr helft damit auch den 1500 Kolleginnen und den aufrichtigen Betriebsräten, indem ihr der Firma zeigt, dass ihr nicht mit den illegalen Methoden einverstanden seid. Diese erste Aktion endet am 15. Mai 2018, da ja dann eventuell der Arbeitgeber durch euren Druck den Lohn überweisen und das Zutrittsverbot gegen Markus Bauer aufgehoben hat. Markus Bauer hat mit dieser Mail-Aktion selbst nichts zu tun, er wurde aber darüber informiert. Bitte korrigiert die im Anhang beigefügte Mail so, dass es für euch passt und sendet den korrigierten Anhang dann an folgende Adresse. Postanschrift Hammer GmbH und Co. KG, Dresdner Straße 9, zu Händen Herr Christoph Thomas in 86653 Monheim, Deutschland. E-Mail info.de@hammer.com. Dann ist natürlich noch die Vorlage für die Protestmail im weiteren Verlauf. Also wer Markus Bauer, das Betriebsratmitglied bei Hammer GmbH und Co. KG, was kein Zutritt mehr auf das Betriebsgelände hat, außer zu Betriebsratssitzungen, unterstützen möchte in seinem Wunsch, wohl wieder öfters in dieses Betriebsgelände zu gehen, kann dies gerne tun mit dem Abschicken dieser Protestmail und dann warten, was passiert. Bis zum 15. Mai ist nicht mehr allzu lange hin, in 2 Tagen, und dann wird es wahrscheinlich auch neue Ergebnisse geben, wie es damit weitergeht. Also wer noch Lust und Zeit hat, kann Markus Bauer unterstützen. Da wäre eine gute Sache. Findet ihr die Unterstützungsmail, findet ihr, wie gesagt, auf www.v.org. www.v.org. Just kind of, yeah. Ha ha ha ha! 1, 2, 3, 4! We're rolling. Alright! Okay. 1, 2, 3, 4. Girl, I'm sorry, but I'm leaving. We're both at fault. We're both to blame. And it wasn't the other man. There were other women. This just isn't love. It's just the remorse of a loss of a feeling. Even if I stayed, it just wouldn't be the same. Double this drink up into the tallest glass you got. You know I ain't used to sleeping all alone. Gonna make it to the moon tonight on a one-way kamikaze flight. If I could get so high, I'd leave behind my problems, take them out with the empty bottles. Oh girl, I'm sorry, but I'm leaving. We're both at fault, we're both to blame. And it wasn't the other men, 'cause there are other women. This isn't love, just the remorse of a loss of a feeling. Even if I stayed, it just wouldn't be the same. Me and this guitar are going swinging blind into the unknown. You know, a song and a stage is all I ever needed of a home. Someday I will call from a payphone in a truck stop on the road, and you'll tell me how much better off you've been on your own. So girl, I'm sorry, but I'm leaving. We're both at fault, we're both to blame. And it wasn't the other men, 'cause there are other women. This just isn't love, it's just the remorse of a loss of a feeling. Even if I stayed, it just wouldn't be the same. Ja, und was gibt es noch Neues aus der V? Zum Beispiel Ende Mai, Entschuldigung. Ende April gab ein Artikel zu einer Neugründung der FAU Leipzig. Im Januar 2018 gründete sich das Allgemeine Syndikat FAU Leipzig als neue lokale selbstorganisierte Basisgewerkschaft. In Zusammenarbeit mit der FAU Leipzig hat sich auch die Deliver Union Leipzig gebildet, in der sich Beschäftigte in Lieferdiensten organisieren, um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Leipzig ist zudem nach Berlin der zweite lokale Standort der Union Coop, der Föderation gewerkschaftlicher Kollektivbetriebe. Leipzig ist eine der am schnellsten wachsenden Großstädte Deutschlands. Migrantisch und studentisch geprägt, mit hoher Arbeitslosigkeit und zunehmender Gentrifizierung. Der Arbeitsmarkt ist höchst prekär, neue Jobs finden sich zunehmend in der Zeit- und Leiharbeit, zum Beispiel in der Logistik, im Callcenter, in der Pflege, in der Gastronomie sowie in Wissenschaft und Bildung. Wir kommen aus verschiedenen Branchen und aus verschiedenen Ländern. Uns einen die schlechten Erfahrungen mit Lohnarbeit. Wir sind darüber hinaus der Überzeugung, dass es dabei nicht einfach nur manchmal nette und manchmal besonders fiese Chefs gibt. Das kapitalistische Arbeitsverhältnis zwingt uns eine Struktur auf, aus dieser Probleme folgen. Wir halten dieses Verhältnis für veränderbar und ein netter Chef kann manchmal der schlimmste sein. Daher haben wir uns in der FAU organisiert, um uns zu wehren um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Wir kämpfen gemeinsam und wir bilden uns gemeinsam weiter über unsere Rechte und Aktionsmöglichkeiten. Wir gehen über die üblichen Forderungen nach mehr Lohn hinaus. Daher arbeiten wir zum Beispiel in der Union Coop am Aufbau von Alternativen durch selbstverwaltete Kollektivbetriebe. Wir sind eine junge, dynamische Gewerkschaft. Wir wollen uns im eigenen Alltag für konkrete Verbesserungen einsetzen. Es gibt keine Trennung zwischen Studierende, Erwerbslose, Selbstständige, Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Alle sind willkommen, weil wir alle von derselben Probleme stehen. Wir wollen dich ermutigen, deinen Arbeitsplatz zu beobachten. Kennen du und deine Kolleginnen eure Rechte? Was für Probleme gibt es? Was braucht ihr, um diese zu lösen? Um darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen, macht es Sinn, sich kollektiv am Arbeitsplatz zu organisieren und sich kritisch mit der Arbeitswelt und unseren Rollen darin auseinanderzusetzen. Nur wenn wir uns gemeinsam organisieren und mit direkten Aktionen Widerstand leisten, können wir beginnen, eine positive Veränderung an unseren Arbeitsplätzen und in unserem Leben zu erreichen. Dann gibt es noch die Kontaktinfos der V Leipzig, Eisenbahnstraße 150 in 04315 Leipzig. Falls Menschen aus Leipzig zugehört haben oder Menschen zuhören, die Menschen in Leipzig kennen, die denken, sie müssten sich gewerkschaftlich organisieren, das war die Adresse Place to Be. V Leipzig, Eisenbahnstraße 150 043150. Wer sich hier in Karlsruhe mal mit uns auseinandersetzen möchte persönlich, kann dies gerne tun, immer am ersten Samstag im Monat um 16 Uhr in der Viktoriastraße 12 im Hinterhaus ist unser offenes Treffen ab 16 Uhr an dem ersten Samstag jeden Monats. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne per Mail erreichen unter fauka@fau.org oder unter kontakt@fau-karlsruhe.org. kontakt@fau-karlsruhe.org oder wie gesagt an fauka@fau.org kann man sich mit uns in Verbindung setzen. Ja, eigentlich war ja mein Plan für die heutige Sendung, der ein bisschen schiefgelaufen ist, die Zeitung ein bisschen aus der Zeitung zu lesen, die wir gemacht haben, also die FAU gemacht hat zum 1. Mai. Es gibt immer einmal im Jahr die direkte Aktion. Es gab es bis vor ein paar Jahren noch eine zweimonatliche Zeitung der FAU. Die direkte Aktion, die wurde soweit erstmal eingestellt. Als reine Online-Präsenz ist sie noch vorhanden. Die direkte Aktion erreichbar unter www.direkteaktion.org. Kann man sich da die Artikel durchlesen. Und zu dem 1. Mai gibt es eine Sonderzeitung, auch in Papierform. Jetzt leider habe ich sie ja nicht dabei. Deswegen auch die ganze Ummodelung der Sendung. Aber da hätte ich gern draus vorgelesen. Wir haben sie verteilt am 1. Mai auf der DGB-Demo. Hoffen, dass wir einige Menschen damit ansprechen konnten, dass sie sie auch gelesen haben. Da gab es natürlich schon viel allgemeines Infomaterial und Zeitungen, Flugblätter, die nicht so spannend, glaube ich, waren. Nun ja, wir hoffen, dass wir damit bei manchen Leuten einen Prozess einrichten konnten. So viel dazu. Und dann würde ich sagen, geht's mal ein bisschen weiter mit Musik. We'll be right back. Ja, jetzt habe ich noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Vortragsveranstaltung am 18. Mai 2018 in Karlsruhe. Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen. Vortrag zur Kampagne am 18. Mai 2018 um 19 Uhr im Stadtteilladen Barrio 137 in der Luisenstraße 31 in Karlsruhe. Bald ein Jahr ist es nun her, dass die Bilder einer Abschiebeblockade an einer Nürnberger Berufsschule bundesweit Schlagzeilen machten. Am 31. Mai 2017 sollte dort ein Berufsschüler abgeschoben werden, doch seine Mitschülerinnen und andere solidarische Menschen wehrten sich dagegen. Die darauf folgende Polizeigewalt schockierte die Öffentlichkeit umso mehr, da sie diesmal nicht an den Rändern der Gesellschaft stattfand und leicht zu ignorieren gewesen wäre, sondern sich auch gegen Menschen richtete, für die Polizeigewalt noch keine zwangsläufige Alltäglichkeit ist. Seitdem wird der Kampf um die Deutungshoheit jenes Tages vom bayerischen Staat aus mit Verleumdungen und Kriminalisierungen geführt. Zahlreiche Menschen wurden angeklagt und müssen teils absurd hohe Strafen fürchten. Jan ist einer von ihnen. Bei ihm wird eine Haftstrafe befürchtet. Die Kampagne Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen ist vor diesem Hintergrund entstanden. Sie soll über eine lokale Antirepressionsarbeit hinausgehend der Verfolgung einen klaren anarchistischen Standpunkt gegenübersetzen. Wir wollen mit der Kampagne und in diesem Vortrag die Verbindung klarer machen, die der einzelne Vorfall vom 31. Mai mit sämtlichen antirassistischen, antistaatlichen und antiautoritären Kämpfen hat, die ständig geführt werden. Neben einem Blick auf den aktuellen Stand der Repression in Nürnberg und gegen Jan soll der Zusammenhang aufgezeigt werden, in dem sich die Repression angesichts der gegenwärtigen gesellschaftlichen Zustände bewegt. Die Verschärfung der Paragraphen 113 und 114 Strafgesetzbuch erweisen sich hierbei nur als Vorläufer einer noch größeren Welle neuer repressiver Gesetzesänderungen, die den Rechtsruck in Gesetzesform gießen. Sie muss auch im Kontext vom Bayerischen Integrationsgesetz, Gefährdergesetz und der anstehenden Neuregelung des Polizeiaufgabengesetzes gesehen werden, die Rassismus und die vielen Dimensionen von Unterdrückung auf staatlicher Ebene noch weiter zusammenbringen. Von der staatstragenden Bedeutung ausgehend, die Knast im Kapitalismus hat, soll in diesem Vortrag am Ende schließlich auch überlegt werden, welche Konsequenzen das für das Führen unserer Kämpfe haben muss. Informationen zur Kampagne unter aufbruch.noblogs.org. Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen Vortragsveranstaltungen am 18. Mai nächste Woche um 19 Uhr im linken Stadtteilladen Barrio 134 in der Luisenstraße Karlsruhe. Die Veranstaltung ist von der libertären Gruppe Karlsruhe und der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen. Also geht doch bitte dahin und informiert euch. Es wird bestimmt ein interessanter, diskussionsreicher und toller Abend werden. Am 18. Mai im Barrio in der Luisenstraße 31. Das war Radio A mit der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion heute am 13. Mai, an einem Sonntag, auf Radio Querfunk 104,8, dem Freien Radio für Karlsruhe und auch gerne übers Internet, dem Freien Radio für den Rest der Welt. Wir wünschen noch einen schönen Abend und viel Spaß mit den weiterfolgenden Sendungen. Der 1. Mai